alter Pfeiler, die da gehängt waren, lästerte ich und sprach: Bist du Christus, so hilf dir selbst und uns. Dann antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du